Nochmal für den Zweck, Vaterland. Vielleicht können jetzt noch alle mitsingen. Die ersten Jahre hielt mein Vater meine Hand, gab mir Halt auf meinem Weg zu einem Mann. Er lehrte mich recht. Sei spitze! Da bin ich geboren und sterben. Denn du bist mein Vaterland. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier. Denn du bist mein Vaterland. Ist hier auch nicht alles Gold, was glänzt. Vergiss das Land nicht, dass du deine Heimat lässt. Lern es zu lieben, ob es Zeit und Kraft bereit. Und sterben werde ich hier, denn du bist mein Vaterland. Hier bin ich geboren und sterben werde ich hier, denn du bist mein Vaterland. Schön. Sieh den Adler, der das Lied der Freiheit singt.